Das tschechische Gedenkkomitee für den großen Genossen Kim Il-sung wurde am 17. Juni in Prag gegründet. Das Komitee beschloss, vom 20. Juni bis zum 10. Juli als Gedenkzeit festzusetzen, in diesem Zeitraum durch Massenmedien das edle revolutionäre Leben von Kim Il-sung und seine unvergänglichen Verdienste breit zu propagieren und verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen wie Gedenktreffen, Seminar über seine Verdienste und Filmvorführungen zu organisieren. Jüngst wurde im altrussischen kommunistischen Jugendverband Lenin das Gedenkkomitee für den großen Führergenossen Kim Il-sung gebildet.